Abschnitt 31 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer Abschnitt 31. Die Oldenburgischen Spielerprozesse Teil 2. Am 19. November 1903 begann die Verhandlung vor demselben Gerichtshof von Neuem. Angeklagter Dr. Ries äußerte auf Befragen des Vorsitzenden: Ich habe 1885 das Abiturientenexamen gemacht und alsdann alte Sprachen studiert. 1890 wurde ich an der hiesigen Oberrealschule angestellt, ein Jahr später zum Oberlehrer am hiesigen Gymnasium ernannt. Ich habe meine Amtspflicht mit größter Sorgfalt erfüllt und mir die Liebe und Achtung meiner Schüler erworben. Am 1. April 1902 wurde eine Oberlehrerstelle am hiesigen Gymnasium eingezogen. Obwohl ich nicht der jüngste Oberlehrer war, wurde ich an das Gymnasium zu Jever versetzt. Ich fühlte mich dadurch sehr gekränkt, zumal ich pekuniär sehr geschädigt wurde. Ich hatte hier Nebeneinnahmen von jährlich 1800 Mark, die in Jever wegfielen. Außerdem aß und wohnte ich hier bei meinen Eltern, während ich in Jever bei fremden Leuten essen und wohnen musste. Meine Eltern haben mit großen Opfern meine Studien ermöglicht. Ich fühlte mich daher verpflichtet, meine Eltern zu unterstützen. Dazu war ich aber in Jever nicht mehr imstande. Ich fühlte mich außerdem in Jever gesellschaftlich sehr vereinsamt, zumal alle meine Kollegen in Jever verheiratet waren. Ich hatte viele schlaflose Nächte. Ich fühlte mich umso mehr gekränkt, da die Versetzung eines Oberlehrers aus der Hauptstadt an ein Gymnasium der Provinz noch niemals vorgekommen war. Ein preußischer Schulrat, der einmal nach Jever kam, äußerte: »Es muss doch ein trauriger Oberlehrer sein, den man von der Residenz in die Provinz versetzt.« Diese vor Zeugen getane Äußerung musste mich selbstverständlich ungemein verletzen. Ich kam allwöchentlich nach Oldenburg und jedes Mal wurde ich über meine Lage umso mehr erregt, da ich meinen erkrankten Vater sah, den ich infolge meiner Versetzung nicht mehr unterstützen und nicht mehr pflegen und trösten konnte. Ich fühlte mich umso mehr verletzt, da ich der bestimmten Meinung war, meine Versetzung sei erfolgt, weil ich Mitgründer des hiesigen Oberlehrervereins war. Dieser im Jahre 1898 begründete Oberlehrerverein nach preußischem Muster hatte den Zweck, für Erhöhung der Oberlehrergehälter zu wirken. Es wurde deshalb dem Ministerium eine Denkschrift eingereicht, in der es auch getadelt wurde, dass nicht akademisch gebildete Lehrer, zum Beispiel die am hiesigen Lehrerseminar Angestellten, den Titel Oberlehrer erhalten. Ich war Verfasser der Denkschrift, das war der Regierung zweifellos bekannt. Es wurde auch in den Kreisen meiner Kollegen sofort, als meine Versetzung erfolgte, gesagt: Das ist die Folge der Denkschrift. Vorsitzender: Das betraf doch aber das frühere Ministerium. Dr. Ries: Das war doch wohl aber auch dem späteren Ministerium bekannt. Ich war außerdem Teilnehmer einer Oberlehrerkonferenz, die gegen den Sohn des Herrn Ministers Rustrat wegen einer Straßenprügelei eine exemplarische Strafe verhängt hatte. Da mir das Leben in Jever absolut nicht behagte und ich auch einsah, dass ich im oldenburgischen Schuldienst auf Beförderung in keiner Weise rechnen konnte, so habe ich eine Stellung am Realgymnasium in Barmen angenommen. Vorsitzender: Was bezweckten Sie mit den Artikeln? Beabsichtigten Sie, den Herrn Minister zu stürzen? Dr. Ries: Das nicht. Ich wollte aber meinem Missmut Ausdruck verleihen und außerdem offenbare Missstände in meiner Vaterstadt rügen. Vorsitzender: Sie scheinen doch aber auch die Absicht gehabt zu haben, den Herrn Minister zu stürzen. Sie haben an den Landtagsabgeordneten Meyer Holte folgenden Brief geschrieben. Oldenburg, 28. Dezember 1902. Hochgeehrter Herr Landtagsabgeordneter, an Sie als den einflussreichsten und beredtsten Abgeordneten unseres geliebten Münsterlandes wende ich mich mit der Bitte. Nehmen Sie den Druck von uns, der auf uns Geistlichen lastet, seitdem unseren kirchlichen Angelegenheiten ein Mann vorsteht, dem nach allem, was man hört, die sittliche Reinheit und Würde fehlt, die für seine hohe und verantwortungsvolle Stellung unerlässlich ist. Wie können wir Geistlichen hinaufblicken zu einem Kultusminister, der, wie unwiderleglich feststeht, als Staatsanwalt und als Oberstaatsanwalt fast Abend für Abend in leidenschaftlicher Weise dem Hasardspiel gefrönt hat und vor noch gar nicht langer Zeit in eine Affäre hineingezogen ist, die für ihn zu einem schweren Duell mit einem Kollegen geführt hat, zu einem Duell, das doch unsere Kirche mit Recht auf das Strengste verdammt und verurteilt. Der anliegende Aufsatz »Liebesmahl« gibt leider ein durchaus wahrheitsgetreues Bild seines Tuns und Treibens. In der ganzen Stadt O bezeugt man, dass alle Züge bis ins Haarkleinste zutreffen. Das ist umso betrübender, als damit ein Blatt, welches mir nach seinem ganzen Inhalte widerwärtig ist, Recht erhält. Tun Sie, hochgeehrter Herr Landtagsabgeordneter, alles, was in Ihren Kräften steht, um uns von der Last, unter der wir Geistlichen und auch die Lehrerschaft seufzen, zu befreien. Wir würden aufatmen und Ihnen ewige Dankbarkeit bewahren. Ich flehe den Segen des Himmels auf Sie herab, dass er Ihnen bald Ihre volle Gesundheit wiedergeben möge. In hochachtungsvoller Ergebenheit, ein Geistlicher für viele. Dr. Ries. Diesen Brief habe ich allerdings geschrieben, da ich hörte, dass auch die Geistlichen von den Zuständen weniger erbaut waren. Vorsitzender. Sie scheinen ein großer Gegner des Hasardspiels zu sein. Haben Sie niemals hasardiert? Dr. Ries. Ich habe allerdings in den ersten Jahren meines Lehramts bisweilen hasardiert. Ich habe aber schließlich einen Abscheu dagegen empfunden. Vorsitzender. Aber am letzten Kaisers Geburtstag hatten Sie diesen Abscheu überwunden. Dr. Ries. An Kaisers Geburtstag wurde ich wieder einmal zum Spiel verführt. Vorsitzender. Wie viel haben Sie bei diesem Spiel verloren? Dr. Ries. 300 Mark. Vorsitzender. Sie hatten damals schon Ihrem Abscheu über das Hasardieren Ausdruck gegeben? Dr. Ries. Jawohl. Vorsitzender. Dies hielt Sie aber nicht ab, selbst dem Hasardspiel zu frönen. Verteidiger Rechtsanwalt Greving. Herr Vorsitzender, ich muss doch bitten, nicht Schlussfolgerungen zu ziehen. Vorsitzender. Heftig, mit erhobener Stimme. Ich lasse mir keinerlei Vorschriften machen, in welcher Weise ich den Angeklagten zu vernehmen habe. Verteidiger. Ich bin weit entfernt, dem Herrn Vorsitzenden Vorschriften zu machen. Ich habe aber als Verteidiger ein Recht, gegen die Schlussfolgerungen des Herrn Vorsitzenden Einspruch zu erheben. Vorsitzender. Mir steht das Fragerecht zu. Der Angeklagte ist allerdings berechtigt, die Antwort zu verweigern. Vorsitzender. Fortfahrend. Um nun Ihrem Missmut Ausdruck zu verleihen, hielten Sie es für angezeigt, aus dem Hinterhalt Herrn Minister Rustrat anzugreifen und wählten als Organ den hiesigen Residenzboten? Dr. Ries. Ich sah keinen anderen Weg. Vorsitzender. Weshalb wählten Sie gerade den Residenzboten? Kannten Sie denn die Tendenz des Residenzboten? Dr. Ries. Jawohl. Vorsitzender. War Ihnen diese Tendenz sympathisch? Dr. Ries. Keineswegs. Ich war aber der Überzeugung, dass ein anderes Blatt die Artikel nicht aufgenommen hätte. Vorsitzender. Dass Sie sich dadurch strafbar machten, scheint Ihnen bewusst gewesen zu sein, sonst hätten Sie ja die Artikel dem Residenzboten nicht anonym eingeschickt. Sie sandten die Artikel unter dem Pseudonym Gerdes oder Göritz Ingenieur mit verstellter Handschrift. Sie schrieben außerdem mit deutschen Buchstaben, während Sie gewöhnlich Lateinisch schreiben? Dr. Ries, jawohl. Vorsitzender. Von wem erhielten Sie das Material? Dr. Ries. Von verschiedenen stadtkundigen Personen. Vorsitzender. Hat Ihnen auch Gymnasialdirektor Frühstückmitteilungen gemacht? Dr. Ries. Zum Teil auch. Vorsitzender. Sind Sie denn der Meinung, dass Frühstück nicht befähigt zum Gymnasialdirektor war? Dr. Ries. Das will ich nicht sagen. Frühstück stand aber in verhältnismäßig noch sehr jungen Jahren und hatte noch niemals in höheren Klassen unterrichtet. Vorsitzender. Was veranlasste Sie, den Artikel »Wer bezahlt's?« zu schreiben? Dr. Ries. Weil ich es für sehr eigentümlich fand, dass 10 Leute auf Staatskosten zu der Tonnen- und Barkenschau nach Bremerhaven fuhren, von denen nur ein einziger Fachmann war. Es wurde darauf Angeklagter Biermann vernommen. Dieser bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden. Er habe die Artikel aufgenommen, weil er glaubte, öffentliche Missstände rügen zu sollen. Er werde das Beweismaterial hierfür vorführen. Vorsitzender. Von wem haben Sie das Beweismaterial? Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Das Beweismaterial ist mir zugegangen. Vorsitzender. Heftig, mit sehr lauter Stimme. Ich muss es mir verbitten, mich bei meiner Vernehmung zu unterbrechen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Herr Vorsitzender, ich habe das Recht als Verteidiger, bei der Vernehmung meines Klienten einzugreifen. Ich kann mir dies Recht unmöglich einschränken lassen, sonst wäre die Verteidigung überhaupt überflüssig. Verteidiger Rechtsanwalt Greving. Ich muss hierbei bemerken, dass ich auch nur mein Recht als Verteidiger wahre und kann mir den beschimpfenden, polternden und aufgeregten Ton des Herrn Vorsitzenden unmöglich gefallen lassen. Sollte sich ein solcher Vorgang wie vorhin wiederholen, dann sehe ich mich in meiner Verteidigung beschränkt und genötigt, die Verteidigung niederzulegen. Vorsitzender, ich muss es entschieden zurückweisen, dass ich in beschimpfendem Tone gesprochen habe. Es gelangten alsdann noch einige Artikel zur Verlesung. Der Artikel mit der Überschrift »Joy« lautete: »Die Spielleidenschaft in Dingelfingen hat ein neues Opfer gefordert, dessen Namen wir im Interesse der geprüften Familie nicht nennen wollen. Die 1000 und abertausend Mark Joy-Schulden haben diesem Unglücklichen den heimatlichen Boden allzu heiß gemacht. Wieder ist eine Existenz vernichtet. Wieder ist über eine angesehene Familie namenloses Elend gekommen. Und wie viel ähnliche oder noch schlimmere Fälle gibt es? Der Bote erinnert nur an den Selbstmord eines jungen Juristen, der einer im musikalischen Leben Dingelfingens einstmals einer Hauptrolle spielenden Familie angehörte, die nicht so an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Man darf es getrost aussprechen. Es gibt wohl kein ärgeres Spielernest als Dingelfingen und unter den verschiedenen Schichten der Bevölkerung keine ärgeren Spieler als in derjenigen Beamtenklasse, welcher beruflich die Aufrechterhaltung der Gesetze und der staatlichen Ordnung obliegt. Den jungen, unerfahrenen Referendaren und Assessoren wird man ja freilich mildernde Umstände zubilligen müssen, wenn ihnen selbst von den ersten Hütern der Gesetze ein so leuchtendes Beispiel gegeben wird, wenn sie sehen, dass leidenschaftliches Spielen ihrer Karriere nicht im Mindesten schadet, dass ihnen im Gegenteil die höchsten staatlichen Würden trotz alledem nicht verschlossen bleiben, dass ihnen unter Umständen sogar das eifrige Betreiben des Spiels förderlich ist, was vor allem einem gewissen schlagfertigen Fahrradhändler nicht unbekannt sein dürfte. Darum werfe man ja keinen Stein auf das neueste unglückliche Opfer der Spielleidenschaft. Leichtsinnig hat der junge Mann gewiss im höchsten Grade gehandelt, aber ist er nicht in Wahrheit ein Opfer des ganzen Systems, ein Opfer der gesellschaftlichen Zustände Dingelfingens geworden? Böse Beispiele verderben gute Sitten. Und, so fügen wir hinzu, besonders verderblich sind diese bösen Beispiele, wenn sie von solcher Seite gegeben werden. Alsdann wurde unter großer Spannung des Zuhörerraumes Minister Rustrat, der in seiner Eigenschaft als Nebenkläger der Verhandlung beiwohnte, als Zeuge vernommen. Der Minister bekundete auf Anfragen des Vorsitzenden: »Ich bin seit dem 20. August 1900 Minister. Im Jahre 1902 wurde berichtet, in Jever sei eine Oberlehrerstelle zu besetzen, und zwar solle es ein Altphilologe sein. Ich habe die Versetzung des Dr. Ries nicht vorgenommen, sondern bin lediglich nach den Vorschlägen des Oberschulkollegiums verfahren. Ich hatte keinerlei Kenntnis, dass Dr. Ries der Spiritus Rector des Oberlehrervereins war. Ich hätte, wenn ich es gewusst, es ihm auch durchaus nicht nachgetragen. Die Frage der Oberlehrergehaltserhöhung ist durch Gesetz vom März 1900 geregelt. Ich habe es im Übrigen bewirkt, dass die Oberlehrer mit den Amtsrichtern und Professoren gleichgestellt wurden. Ich wusste auch nicht, dass Dr. Ries der Verfasser der Denkschrift war. Das Vorkommnis betreffs meines Sohnes ist vollständig falsch dargestellt. Mein Sohn hatte mit einem gleichaltrigen Knaben, den er von Kindesbeinen an kannte, auf dem Weg von der Schule in die elterliche Wohnung eine Prügelei. Dr. Ries, der Klassenordinarius meines Sohns, kam hinzu und sagte zu diesem: »Du verdientest hier eine Strafe. Mit Rücksicht auf deine bisherige gute Führung will ich aber von einer Bestrafung Abstand nehmen.« Die Eltern des geprügelten Knaben führten jedoch Beschwerde bei dem Direktor. Dieser kam am folgenden Morgen in die Klasse und verfügte, meinem Sohn einen Strafzettel auszustellen. Dr. Ries hatte die Bestimmung getroffen gehabt, dass die Ausstellung eines Strafzettels eine Stunde Nachsitzen zur Folge hatte. Ich hatte also gar keine Ursache, dem Dr. Ries zu zürnen. Geärgert habe ich mich bloß, dass der Direktor über den Kopf des Ordinarius hinweg eine Strafe verfügte. Ich betone ausdrücklich, ich hatte absolut nichts gegen Dr. Ries. Ich sagte noch, wenn es sich wieder tun lassen sollte, dann werde ich den Dr. Ries nach Oldenburg zurückberufen. Wäre Dr. Ries einmal bei mir vorstellig geworden, dann hätte ich vielleicht seine Rückberufung sehr bald wieder veranlasst. Vorsitzender: Dr. Ries ist aber niemals bei Ihnen gewesen? Zeuge: Nein. Auf ferneres Befragen äußerte der Minister: Ich habe mit dem Direktor Frühstück, der, ebenso wie ich, Reserveoffizier ist, nach einem gewöhnlich alle 4 Wochen stattgefundenen Liebesmahl zumeist im Zivilcasino gespielt. Es ist auch möglich, dass ich mir von Herrn Direktor Frühstück einmal Geld geliehen habe. Es ist mir aber absolut nicht erinnerlich, dass ich zu Frühstück gesagt habe, ich werde mich dafür revanchieren. Es ist doch vollständig ausgeschlossen, dass ich daran gedacht habe, ich werde Herrn Frühstück, wenn ich Minister werden sollte, befördern. Ich habe zur Beförderung des Herrn Direktors Frühstück in keiner Weise beigetragen. Als in Birkenfeld Direktor Back gestorben war, da wurde an uns die Bitte gerichtet, einen Gymnasialdirektor vorzuschlagen. Geheimer Schulrat Menge sagte mir, er habe dem Unterricht des Oberlehrers Frühstück beigewohnt und ihn für so vortrefflich befunden, dass er Frühstück als Direktor in Vorschlag bringe. Vorsitzender: Es wird nun weiter behauptet, Sie hätten einen alten, bereits verstorbenen Oberlandesgerichtsrat im Casino in sehr lauter Weise Oberscharf vom Oberlandesgericht genannt. Sie hätten diesen Ausdruck wiederholt, obwohl Sie auf das Unpassende dieses Verhaltens aufmerksam gemacht wurden. Der Oberlandesgerichtsrat habe schließlich, um allen Weiterungen aus dem Wege zu gehen, das Lokal verlassen. Zeuge: Wenn ich das getan hätte, dann wäre ja jeder gesellschaftliche Verkehr unmöglich gewesen. Ich erkläre das einfach für erfundenen Klatsch. Vorsitzender: Es wird ferner behauptet, Sie seien auf Staatskosten zu einer Tonnen- und Barkenschau nach Bremerhaven gefahren, obwohl Sie von der Betonung und Befeuerung der Weser nicht das Mindeste verstehen. Zeuge: Ich gebe ohne weiteres zu, dass ich von der Betonung und Befeuerung der Weser nichts verstehe. Ich habe aber der Einladung Folge geleistet, hauptsächlich um einmal eine Seefahrt mitzumachen. Es war auch gleichgültig, ob eine Person mehr oder weniger auf dem Schiff war. Vorsitzender: Wurde auf dem Schiff gefrühstückt? Zeuge: Für Geld war auf dem Schiff alles zu haben. Vorsitzender: Unentgeltlich wurde nichts verabfolgt? Zeuge: Nein. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Ist Ihnen bekannt, dass Gerichtsassessor Hellwart wegen Spielschulden nach Amerika auswandern musste? Zeuge: Ich verweigere hierüber die Antwort. Ich behaupte, Dr. Ries hat aus Rachsucht, Biermann aus Skandalsucht gehandelt. Die Beantwortung dieser Frage wäre dem angeklagten Biermann, an dessen Artikeln der hohe und niedere Pöbel Gefallen findet, gerade recht. Vorsitzender: Ich weise ebenfalls diese Frage als unzulässig zurück. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Dann beantrage ich einen Gerichtsbeschluss. In dem zur Anklage stehenden Artikel mit der Überschrift Joy wird unter anderem behauptet, Assessor Hellwart habe sich wegen Spielschulden erschossen. Ich muss ausdrücklich bemerken, ich bin ein entschiedener Gegner jeder Skandalsucht. Ich habe deshalb auch anfänglich die Verteidigung Biermanns abgelehnt. Ich habe mich aber schließlich unter Zustimmung meines Sozius entschlossen, die Verteidigung zu übernehmen, weil ich zu der Überzeugung gekommen war, es sei gegen Biermann ein juristisches Unrecht begangen worden, indem man ihm jeden Wahrheitsbeweis abgeschnitten hat. Der Angeklagte nimmt den Paragraph 193 des Strafgesetzbuches für sich in Anspruch. Dieser kann ihm aber nicht zugutekommen, wenn der Wahrheitsbeweis beschränkt wird. Zumindest ist bei der Strafzumessung der Wahrheitsbeweis von Belang. Nach einer Entscheidung des Reichsgerichts ist der Wahrheitsbeweis selbst dann als geführt zu erachten, wenn nur die Mehrheit der Behauptungen bewiesen ist. Das Reichsgericht hat aber auch entschieden, wenn der Angeklagte auch nur geglaubt hat, in Wahrnehmung berechtigter Interessen gehandelt zu haben, so steht ihm der Paragraph 193 des Strafgesetzbuches zur Seite. Ich muss daher auf meinem Antrag mit aller Entschiedenheit bestehen. Verteidiger Rechtsanwalt Greving: Ich muss mich dem Antrage meines Herrn Kollegen anschließen. Die Fragestellung mag ja etwas unangenehm sein, sie ist aber im Interesse der Sache nicht zu umgehen. Erster Staatsanwalt Riesebiete: Ich beantrage, die Frage als unzulässig zurückzuweisen. Die Beweisführung kann sich nur auf die drei Anklagepunkte erstrecken. Ich bin der Meinung, sobald die Absicht der Beleidigung festgestellt ist, kann der Wahrheitsbeweis eine Einschränkung erfahren. Vertreter des Nebenklägers, Rechtsanwalt Wisser: Ich kann mich der Ansicht des Herrn Ersten Staatsanwalts nur anschließen. Die Anklage ist lediglich erhoben wegen des Vorwurfs, der Herr Minister habe Herrn Direktor Frühstück, weil dieser ihm Geld zur Bezahlung von Spielschulden geliehen habe, befördert. Zweitens, der Herr Minister habe einen Oberlandesgerichtsrat Oberscharf vom Oberlandesgericht genannt. Und drittens, der Herr Minister sei auf Staatskosten zu Tonnen- und Barkenschau nach Bremerhaven gefahren, obwohl er nichts davon verstehe. Fragen, die mit dem Beweisthema nichts zu tun haben, sind abzulehnen. Zu fürchten hat der Minister diese Fragen nicht, obwohl in versteckter Weise mit einem Skandalprozess gedroht wurde, wenn der Herr Minister den Strafantrag nicht zurückziehe. Ich bin der Meinung, es muss alles vermieden werden, was geeignet ist, einem Skandalprozess Vorschub zu leisten. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Ich muss es mit voller Entschiedenheit bestreiten, dass in irgendeiner Weise ein Erpressungs- oder Bedrohungsversuch gemacht worden ist. Ich habe lediglich, ohne vorher mit Herrn Biermann gesprochen zu haben, zu dem Herrn Kollegen Wisser gesagt, es ist vielleicht nicht ganz richtig, eine Verhandlung auf alle Fälle herbeizuführen. Von einer Drohung in versteckter oder offener Weise kann gar keine Rede sein. Ich wiederhole, mir liegt jede Skandalsucht fern. Ich wäre aber in meiner Verteidigung beschränkt, wenn der Wahrheitsbeweis nicht zugelassen würde. Es ist doch unmöglich, nur einzelne Teile aus dem Artikel herauszureißen und zur Verhandlung zu stellen. Es muss doch gestattet sein, das ganze Milieu zu schildern. Nach der Meinung des Herrn Staatsanwalts und des Herrn Vertreters des Nebenklägers müsste man ja bei einer Anklage auf Mord oder Totschlag sich lediglich auf die Tatsache beschränken, dass der Täter den Revolver abgedrückt hat und alles, was der Tat vorausgegangen ist, als unerheblich von der Beweisaufnahme ausscheiden. Ich bin der Meinung, selbst wenn bereits die Absicht der Beleidigung festgestellt wäre, ist doch der Wahrheitsbeweis für das Strafmaß von Belang. Verteidiger Rechtsanwalt Greving. Ich muss bemerken, dass ich mit dem Herrn Vertreter des Nebenklägers keine Verhandlung über Zurückziehung des Strafantrages geführt habe. Nach kurzer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende: Der Gerichtshof hat beschlossen, die Frage des Herrn Verteidigers zuzulassen. Der Gerichtshof ist der Meinung, dass die Frage zur Sache gehört. Nun, Herr Minister, wollen Sie die Frage beantworten? Minister Rustrat. Ich mag mit Herrn Assessor Helbert einige Male gespielt haben, er ist aber erst vor einiger Zeit ausgewandert. Ob dies spielschuldenhalber geschehen ist, kann ich nicht sagen. Vorsitzender. Haben Sie noch weitere Fragen, Herr Rechtsanwalt? Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Noch eine ganze Menge. Heiterkeit im Zuhörerraum. Ist dem Herrn Zeugen bekannt, dass der Referendar Dr. Dietrich sich, weil er seine Spielschulden nicht bezahlen konnte, erschossen hat? Zeuge. Ich erinnere mich, Herrn Referendar Dietrich einige Male gesehen zu haben. Ob ich mit ihm gespielt habe, weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, weshalb sich Referendar Dietrich erschossen hat. Verteidiger. Ist Ihnen erinnerlich, dass ein aktiver Offizier im Zivilcasino so viel verloren hatte, dass er sich am folgenden Morgen erschossen hat? Zeuge. Ich habe wohl gehört, ein Offizier habe sich wegen Spielschulden erschossen. Ich weiß aber nicht, ob dies festgestellt worden ist. Es wurde auch behauptet, der Offizier sei am Herzschlag gestorben. Verteidiger. Glaubten Sie damals, der Offizier habe sich wegen Spielschulden erschossen? Zeuge. Was ich vor länger denn 10 Jahren geglaubt habe, kann ich heute nicht mehr sagen. Verteidiger. Haben Sie mit dem Offizier gespielt? Zeuge. Das ist möglich. Verteidiger. Sie sollen vorzugsweise Bankhalter gewesen sein. Zeuge. Vorzugsweise war ich jedenfalls nicht Bankhalter. Bekanntlich wird die Bank abwechselnd gehalten. Verteidiger. Haben Sie viel gewonnen oder viel verloren? Zeuge. Ich habe bisweilen gewonnen, bisweilen verloren. Verteidiger. Wer mag am meisten verloren haben? Zeuge. Das kann ich nicht sagen. Beim Spiel ist sich jeder selbst der Nächste. Da achtet man nicht auf andere. Verteidiger. Man weiß doch aber, wer mit vollen und wer mit leeren Taschen nach Hause geht. So blind braucht man doch nicht zu sein. Vorsitzender. Herr Verteidiger, diesen Ton muss ich mir entschieden verbitten. Verteidiger. Sie sollen ganz besonders zu hohen Einsätzen verleitet und wenn die jungen Referendare Silbergeld einsetzten, sollen sie das verächtlich beiseite geworfen haben? Zeuge. Davon ist mir nichts bekannt. Verteidiger. Ist es richtig, dass Sie sich von Frühstück einmal Geld geliehen haben, weil Sie kein Geld mehr hatten, um für Ihre Familie Weihnachtsgeschenke zu kaufen? Zeuge. Auch das ist unwahr. Verteidiger. Ist Ihnen bekannt, dass der Regierungsrat Siebenbürgen, als er noch Referendar war, an einem Abend 5000 Mark im Spiel verloren hat? Zeuge. Davon ist mir absolut nichts bekannt. Verteidiger. Ist es richtig, dass, als einmal im Casino von dem früheren Minister Flor gesprochen wurde, Sie gesagt haben, ich will den Namen des Ministers nicht hören, sagen Sie doch einfach der Minister. Zeuge. Das ist vollständig falsch. Einmal wurde ich von dem Minister Flor nicht strafversetzt, sondern im Jahre 1886 von dessen Vorgänger. Und andererseits habe ich gesagt, es ist unschicklich, bloß Flor zu sagen. Sagen Sie doch einfach der Minister. Der folgende Zeuge ist Gymnasialdirektor Frühstück, Birkenfeld. Er sei Reserveoffizier und habe nach den Liebesmalen, die etwa alle 4 Wochen vorkamen, mit Minister, damals Staatsanwalt Rustrat, im Zivilcasino gespielt. Er habe auch einige Male dem Minister Geld geliehen. Irgendwelche Versprechungen habe ihm der Minister nicht dafür gemacht. Er glaube auch nicht, dass der Minister zu seiner Beförderung beigetragen habe. Er habe sowohl bei dem Minister Flohr als auch bei dem Minister Rustrat um eine Gehaltserhöhung nachgesucht, aber eine solche nicht erhalten. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Greving bemerkte der Zeuge, er sei mit Dr. Ries befreundet gewesen und habe diesem auch bisweilen über Vorgänge im Casino Mitteilungen gemacht. Er hatte aber keine Ahnung, dass Dr. Ries in dieser Weise die Mitteilungen verwerten werde. Dr. Ries habe bei Lehrern und Schülern in hohem Ansehen gestanden und galt für einen Mann, der in jeder Beziehung gerecht war. Es sei ihm daher rätselhaft, wie dieser Mann solche Dinge schreiben konnte. Er könne sich das Verhalten des Dr. Ries nur dadurch erklären, dass er über seine Versetzung sehr verstimmt war. Versicherungsdirektor Harbers, Frankfurt am Main. Er habe in den Jahren 1888-89, als er hier Referendar war, oftmals im Zivilcasino gespielt. Es sei bisweilen sehr hoch gespielt worden, die Verluste seien aber durch Revanche geben zumeist wieder ausgeglichen worden. Es sei in der Hauptsache zum Zwecke der Unterhaltung und nicht des Gewinns halber gespielt worden. Regierungsrat Siebenbürgen vom Reichspatentamt in Berlin bekundete dasselbe. Er bemerkte auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Sprenger, er habe niemals 5000 Mark verloren. Mehr als 1000 Mark seien wohl niemals beim Spiel im Casino verloren worden. Gemeindevorsteher Köster, Zehlendorf bei Berlin. Er sei in den 1880er Jahren hier Referendar gewesen und sei auch Offizier der Landwehr. Er habe im hiesigen Zivilcasino oftmals gescheut. Vorsitzende, haben Sie auch mit dem Minister Rustrat und dem Gymnasialdirektor Frühstück gespielt? Zeuge, soweit ich mich erinnere, einmal. Vorsitzender, waren Sie mit den Herren als Offizier zusammen? Zeuge, nein. Auf weiteres Befragen verneinte der Zeuge, den Assessor Hellwart gekannt zu haben und von dem Tode des Referendars Dietrich etwas zu wissen. Es sei ihm auch nicht bekannt, dass Minister Rustrat Silbergeld der Referendare als Spieleinsatz verächtlich beiseite geschoben habe. Amtsrichter Heuer, er sei von 1885 bis 1895 Referendar gewesen und habe oftmals im hiesigen Zivilcasino gescheut. Mit dem Minister Rustrat und Gymnasialdirektor Frühstück habe er seines Wissens nicht gespielt. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Wurde im Zivilcasino um einige Groschen gespielt? Zeuge. Nein, es wurde zumeist um hohe Summen gespielt. Verteidiger. Können Sie etwas über die Höhe der Einsätze sagen? Zeuge. Nein. Ein weiterer Zeuge war der frühere Casino-Ökonom Wirt Hugo Werner, Berlin. Er sei von Mai 1894 bis 1902 Wirt des hiesigen Zivilcasinos gewesen. Es sei in den Nischen gespielt worden, was gespielt worden sei und wie hoch man gespielt habe, wisse er nicht. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ist Ihnen bekannt, dass sich Gäste von Ihren Kellnern Darlehen geben ließen? Zeuge. Im ersten Jahre meines Hierseins ist das einige Male vorgekommen. Oberamtsrichter Kastens. Er habe auch, als er hier Referendar war, im Zivilcasino gescheut. Er glaube, Referendar Dietrich habe sich nicht Spielschulden halber, sondern weil er eine verfehlte Karriere eingeschlagen hatte, erschossen. Dietrich habe allerdings einmal gesagt, wenn ich nur 100 Mark hätte, dann könnte ich meine Schulden bezahlen. Er, Zeuge, sei der Schwiegersohn des Oberlandesgerichtsrats Tenge, den der Minister Oberschaff vom Oberlandesgericht genannt haben soll. Er habe aber niemals davon etwas gehört. Er sei überzeugt, sein Schwiegervater hätte ihm, wenn es vorgekommen wäre, bestimmt dies mitgeteilt. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Sprenger gab der Zeuge zu, dass im Zivilcasino hochgespielt worden sei. Ein weiterer Zeuge war Amtsrichter Stuckenburg. Auch er habe, als er hier Referendar war, im hiesigen Zivilcasino viel gescheut. Es sei ziemlich hoch gespielt worden. Einmal habe er mit dem Minister Rustrat gespielt. Er habe einmal gehört, Minister Rustrat habe den Oberlandesgerichtsrat Tenge, Oberschaf vom Oberlandesgericht, genannt. Wer ihm das erzählt habe, wisse er nicht. Es erschien alsdann als Zeuge der oldenburgische Landtagsabgeordnete Lehrer Ahlhorn, Ostenburg. Auf Befragen des Vorsitzenden gab der Zeuge zu, einmal einen anonymen Brief erhalten zu haben. Der Brief lautete etwa: Geehrter Herr Landtagsabgeordneter, befreien Sie uns von diesem Justiz- und Kultusminister. Sie können sich nicht denken, wie schwer der Druck dieses Kultusministers auf uns Theologen lastet. Wir können vor einem solchen Minister keinerlei Achtung haben. So unsympathisch die Tendenz und Haltung des Residenzboten auch ist, so trifft doch leider diesmal der Artikel mit der Überschrift Liebesmahl den Nagel auf den Kopf. Minister Rustrat war der Führer und Oberst des Hazardspiels im Zivilcasino, obwohl er Staatsanwalt, ja sogar Oberstaatsanwalt war. Sie würden uns Theologen sicherlich aber auch dem Lehrerstande, ja der ganzen Öffentlichkeit einen großen Dienst erweisen, wenn es ihnen gelänge, uns von diesem Kultusminister zu befreien. Wenn ein so tapferer Theologe im Landtage wäre, wie Sie, dann hätte ich mich an diesen gewandt. Er habe sich geschämt, so etwa fuhr der Zeuge fort, dass man ihm zumutete, aufgrund eines anonymen Briefes den Minister anzugreifen. Er sei wohl mit dem Minister im Landtage oftmals in Meinungsverschiedenheiten geraten, dies habe ihn aber nicht veranlassen können, den Minister persönlich anzugreifen. Geheimer Schulrat Menge. Seine Stellung bringe es mit sich, dass er die Gymnasiallehrer beobachte, um beurteilen zu können, ob sie sich zum Direktor eignen. Es könne jemand ein sehr braver Mensch und sehr tüchtiger Lehrer sein, sich aber noch lange nicht zum Direktor eignen. Als nun die Gymnasialdirektorstelle in Birkenfeld vakant wurde, habe er Oberlehrer Frühstück als den geeignetsten gehalten. Im Frühjahr 1902 wurde hier ein Oberlehrer überflüssig, da die Schülerzahl sich ermäßigt hatte. Dagegen wurde in Jever ein Oberlehrer verlangt, der Altphilologe und imstande war, Französisch zu unterrichten. Es konnte deshalb bloß Dr. Ries in Frage kommen. Dieser sträubte sich gegen die Versetzung. Die Gründe, die er angab, schienen auch derartig, dass der Mann ihm leid tat. Es ließ sich aber beim besten Willen nicht anders tun. Er tröstete Dr. Ries und sagte ihm, er werde bei der ersten besten Gelegenheit zurückversetzt werden. Verteidiger Rechtsanwalt Greving. Konnte das Dr. Ries als Trost ansehen? Zeuge. Doch. Auf weiteres Befragen des Verteidigers bemerkte der Zeuge. Dr. Ries war ein sehr tüchtiger Lehrer von durchaus ehrenwertem Charakter, den Dr. Steinfort nur sehr ungern fortgab. Gymnasialoberlehrer Professor Dr. Schuster. Die Ernennung des Oberlehrers Frühstück zum Direktor wurde allgemein als glücklicher Griff angesehen. Dagegen wurde die Versetzung des Dr. Ries nach Jever allgemein als Strafversetzung aufgefasst, zumal weil sie plötzlich und mitten im Schuljahr erfolgt war. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Greving äußerte der Zeuge: Wir fassten den Titel Oberlehrer als Standesbezeichnung auf und waren deshalb erregt, dass auch nicht akademisch gebildete Lehrer den Titel Oberlehrer erhielten. Gymnasialdirektor Dr. Kuhlmann, Jever. Er kannte Dr. Ries, als er noch in Oldenburg war. Dieser sei ein sehr tüchtiger Lehrer und ehrenwerter Charakter gewesen, so dass er ihm eine Handlungsweise, deren er beschuldigt werde, nicht zugetraut hätte. Dr. Ries habe sich mehrfach über seine Versetzung nach Jever beklagt, da einmal in Oldenburg seine Eltern wohnten und er andererseits pekuniär geschädigt war. Gymnasialoberlehrer Professor Dr. Schauenburg, Jever. Dr. Ries sei ihm ein sehr lieber Kollege und Freund und sehr ehrenwerter Charakter gewesen. Dr. Ries habe seine Versetzung nach Jever als Strafversetzung aufgefasst. Er habe gesagt, er sei dadurch von seinen Eltern und Geschwistern getrennt und habe auch pekuniären Schaden. Verteidiger Rechtsanwalt Greving. Ist Ihnen bekannt, dass Dr. Ries jeden Sonnabend nach Oldenburg fuhr und stets seinen Eltern etwas mitbrachte? Zeuge. Jawohl. Buchhändler Max Schmidt, Oldenburg. Er sei Reserveoffizier und habe auch vielfach im hiesigen Zivilcasino gespielt. Es sei ihm bekannt, dass ein Offizier, der noch am Abend vorher im Casino gespielt, am folgenden Morgen plötzlich gestorben sei. Vorsitzender. Ist Ihnen bekannt, dass der Offizier am letzten Abend viel verloren hat? Zeuge. Nein. Verteidiger Rechtsanwalt Greving. Machten nicht die Artikel im Residenzboten den Eindruck, dass man annehmen musste, der Verfasser habe die geschilderten Verhältnisse selbst erlebt? Zeuge. Jawohl. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ist im Zivilcasino hochgespielt worden? Zeuge. Jawohl. Verteidiger. Ist Ihnen bekannt, dass, wenn die jungen Referendare Silbergeld einsetzten, Minister Rustrat dies in verächtlicher Weise vom Tisch herunterfegte? Zeuge. Das habe ich gehört. Verteidiger. Von wem? Zeuge. Das weiß ich nicht mehr. Verteidiger. Wann haben Sie das gehört? Zeuge. Soweit erinnerlich, nachdem der betreffende Artikel im Residenzboten erschienen war. Geheimer Regierungsrat Scheer. Es besteht zwischen Oldenburg, Bremen und Preußen ein Vertrag, zur Tonnen- und Barkenschau ein Schiff zur Verfügung zu stellen. Dem Staat erwachsen durch die Tonnen- und Barkenschau keinerlei Kosten. Gymnasialoberlehrer Dr. Könemann. Er habe die Versetzung des Dr. Ries als Strafversetzung angesehen und diese auf dessen Stellung im Oberlehrerverein zurückgeführt. Gymnasialdirektor Dr. Steinfort, Oldenburg. Dr. Ries sei ein sehr tüchtiger Lehrer gewesen. Seine Schüler mochten ihn gern und lernten etwas Tüchtiges bei ihm. Er hielt auf gute Disziplin, in seiner Klasse herrschte ein sehr guter Geist. Die Eltern der Schüler schätzten Dr. Ries als wohlwollenden, tüchtigen Lehrer, bei dem ihre Söhne etwas Tüchtiges lernten. Dr. Ries war auch bei seinen Kollegen sehr beliebt. Vorsitzender: Irgendetwas Nachteiliges über den Charakter des Dr. Ries ist Ihnen nicht bekannt? Zeuge: Nein. Auf weiteres Befragen sagte der Zeuge: Dr. Ries habe seine Versetzung nach Jever als Strafversetzung empfunden. Ihm, Zeugen, sei es allerdings amtlich bekannt gewesen, dass es keine Strafversetzung war. Landrichter Hake: Er sei Mitglied des Gemeindekirchenrats und der Synode und des Vereins zur Hebung des religiösen Lebens. Er kenne Dr. Ries nur sehr oberflächlich und wisse nicht, wie dieser zu dem Angriff gegen ihn gekommen sei. Ende von Abschnitt 31.